ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir werden inshallah ta'ala doch noch ein paar Fatawa von Ulama und Najd inshallah ta'ala lesen, weil ich habe mir das anders überlegt. Ja? Es gibt noch einige Sachen, die wir erwähnen müssen inshallah ta'ala und die sehr wichtig sind. Ja? Weil immer wieder kommen die Brüder zu mir nach dem Vortrag und so und stellen mir Fragen oder versuchen bestimmte Sachen zu diskutieren. Ja? Und dann fällt mir auf, dass einige Leute, obwohl sie zuhören und zuschauen, ja, einige Sachen falsch verstehen. Auf jeden Fall, wir werden das auch so machen, inshallah ta'ala. Wer irgendwelche Frage hat, sollte das, inshallah ta'ala, wir werden noch Zeit lassen, ja, nach dem Vortrag, circa inshallah ta'ala, 10 Minuten, dass er fragt. Nachdem werde ich auf keine einzige Frage antworten, wenn jemand zu mir kommt, nach dem Gebet. Bruder, ich habe eine Frage. Sage ich, tut mir leid, alles. Malesch, du hättest vorhin fragen sollen. Weil dass ich jedes Mal die gleiche Frage 20 Leute antworte, das mache ich nicht mehr. Ja? Wenn du eine Frage hast, dann stell die Frage vor allen Leuten, dann vielleicht haben die anderen Leute die gleiche Frage. Ja? Vielleicht haben sie die gleiche Frage. Und dann, inshallah, hast du ihnen auf die Art und Weise geholfen, dass sie nicht fragen müssen. Sondern sie sagen, genau das wollte ich fragen, was der gerade fragt. Und dann antworten wir auf die Frage, na, halas, versteht ihr mich, barakallahu fikum. Aber dass jetzt jeder kommt, jedes Mal, und dann streiten sie noch danach. Er hat zu mir gesagt, es ist halal. Dann wir so, nein, zu mir hat er was anderes gesagt. Ah, versteht ihr mich, barakallahu fikum. Ayo, wo sind wir stehen geblieben? Das letzte, Bismillah, das letzte, was wir erwähnt haben, war, wa nahnu naqul la ilaha illallah, qawlun wa amal. Das war das letzte. Und wir sagen, La ilaha illallah ist Qawlun wa Amal. La ilaha illallah. Die Worte des Imans sind Qawlun wa Amal. Aussage und Tat mit dem Körper. Nicht nur Aussage, La ilaha illallah, dass du nur sagst, ist ungültig. Ja? La ilaha illallah, wenn du es nur sagst, dass du einer kommt und sagt, La ilaha illallah, das ist ungültig. Wenn es mit diesem La ilaha illallah keine Tat gibt. Tat des Herzens, welche Tat? In dem Sinne, dass er das versteht. Ja, was er sagt und dass er daran nicht zweifelt und dass er überzeugt ist, barakallahu fikum, und dass er das mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sagt. Ja, wenn er nur La ilaha illallah sagt, das ist ungültig. Egal ob er Araber ist oder Türke oder Tschetschener oder Pakistaner oder was weiß ich was, La ilaha illallah ist ungültig, er ist kein Muslim, wenn er nicht weiß, was er sagt und wenn er nicht nach dem handelt und lebt, was er sagt. Das haben wir tausendmal gesagt und wer anders denkt, ja, wer anders denkt, er ist nicht von Ahli Sunnah wal Jamaah. Ja? Wer anders denkt, er ist nicht von Ahli Sunnah, von Ahli Sunnah wal Jamaah. Alas, barakallahu fikum. Und das ist das Mindeste, was man sagen kann. Und das ist eine ziemlich milde, wie sagt man das, Meinung über solche Leute. Mild, sehr mild. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum. Und dabei, wir wollen jetzt nicht detailliert sprechen, inshallah. Wir haben genug Details erwähnt in den vorigen Vorträgen. Barakallahu fikum. Die nächste Fetwa von Sheikh Abd Rahman bin Hassan. Und er sagt, وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَالْحُكْمُ عَلَى الظَّاهِرِ. Ja, was es in dieser Dunya angeht. In dieser Dunya. فَالْحُكْمُ عَلَى الظَّاهِرِ. Wir werden ihm nach seiner Äußerlichkeit urteilen. Ja, nach seinem Äußeren. Wenn er nach Tauhid lebt, sagen wir, er ist Muslim. Wenn er nach Schirk lebt, sagen wir, er ist ein Muschrik. Egal, ob er ein Scheich ist, oder ein Präsident ist, oder er ist ein Hodja, oder er ist ein Jahil, oder er ist ein Mann oder eine Frau. Einer, der sich zum Islam bekennt, oder er bekennt sich zu irgendwas anderes. Wenn er nach Schirk lebt, sagen wir, er ist ein Muschrik. Wenn er nach Tauhid lebt, sagen wir, er ist ein Muslim. Halas. Das ist das, womit Allah subhanahu wa ta'ala uns verpflichtet. Dass wir in seinem Herz herumwühlen, das wollen wir nicht. Wenn er äußerlich nach Tauhid lebt, sagen wir, er ist ein Muslim, auch wenn er in seinem Herzen Munafik ist. Er ist Munafik, er glaubt in Wirklichkeit nicht an Allah und an das jüngste Gericht. Aber äußerlich macht er alles richtig. Alles richtig nach den Regeln der Scharia. Ja? Ein anderer, er macht alles falsch. Aber er sagt, ja, ich bin ein Muslim. Das nützt nichts. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. فَمَنْ أَتَى بِتَوْحِيدٍ ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. Und derjenige, der den Tauhid verwirklicht, er kommt mit dem Tauhid äußerlich. Und er macht nichts äußerlich, was den Tauhid zerstört. والتزم شرائع الإسلام und sich an die Scharia, die Gesetze des Islams hält. خلاص. وجب الكف عنه, Pflicht ist, dass man sich von ihm, dass man ihn in Ruhe lässt. Wenn wir sagen, dass man ihn in Ruhe lässt, was ist das Gegenteil von den in Ruhe lassen? Bekämpfen, barakallahu fikum. Aywa. Wer mit dem Tauhid kommt, er ist ein Muslim äußerlich, er lebt nach Islam und er macht nichts, was den Tauhid zerstört. Egal welche Art von Schirk. Er macht nichts, er macht keinen Kufr und auch keinen Schirk. Vorhin habe ich eine Frage bekommen. Ein Bruder hat mir eine Frage geschrieben. Irgendwer hat aus Spaß gesagt. Ich weiß, dass die Menschen nicht vom Affen stammen. Aber wenn ich dich sehe, beginne ich zu zweifeln. Wahrscheinlich hat jemand zu seinem Kind so etwas gesagt, weil Kind ist schlimm. Aus Spaß. Diese Person zweifelt nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist. Und sie zweifelt nicht, dass diese Theorie Batil ist. Die größte Lüge. Aber aus Spaß hat sie das gesagt. Wenn ich dich sehe, beginne ich zu zweifeln. Was ist diese Aussage? Diese Aussage ist Kufrun bawah. Kufrun aus Spaß. Jemand hat einen Witz gemacht und ist Kafir geworden. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Was muss diese Person tun? Tauba, barakallahu fikum. Tauba, und sie darf nie wieder so etwas machen. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Das gleiche würde man ihm auch in einem islamischen Staat sagen. Muss Tauba machen. Wenn er sagt, ich akzeptiere, okay. Wenn er sagt, ich will keine Tauba machen, wird er geköpft. Und dafür ist er selber schuld. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Man verlangt ja kein Geld für ihn. Allahu musta'an. Habt ihr das verstanden? Nein, also wer äußerlich mit irgendeiner Tat des Kufres kommt, werden wir nach der Äußerlichkeit handeln. Jemand kommt und sagt, ich habe Spaß gemacht. Okay, du hast Spaß gemacht, wir verstehen das. Aber diese Art von Spaß ist Kufr. Diese Art von Spaß ist Kufr. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit, dass derjenige, der sich lustig macht über irgendwas vom Islam, aus Koran oder Sunna, er macht sich lustig mit dem Propheten oder mit der Scharia oder mit einer Aya oder mit einem Hadith, dass er Kafir ist, ohne Meinungsverschiedenheit. Und über diese Tat des Kufres haben wir früher gesprochen. Wenn jemand so etwas macht, dann werden wir sagen, Allah, du musst Tauba machen. Du musst Tauba machen. Wenn jemand ehrlich ist und er sagt, ich habe doch nur Spaß gemacht, ein ehrlicher Mu'min, der aus Jahl, der Shaitan hat ihn auf Glatteis gelockt, wenn er ein ehrlicher Mu'min ist, dann wird es ihm nicht schwerfallen, dass er sagt, Astaghfirullah, möge Allah mir verzeihen, Subhanallah, wie könnte ich so bloß sein, so blöd sein, dass ich so unachtsam bin und dass ich so etwas sage, Subhanallah. Aber wenn ein Munafik ist, dann wird ein Munafik sofort beginnen zu diskutieren. Was ist mit euch? Ihr seid Tekfiris, ihr macht Tekfir, aber ich habe nur Spaß gemacht. Du bist ein Kafir, das war's. Alas. Wenn du so kommst, dann gibt es keine Hikmet und Dawa mehr. Hikmet und Dawa gibt es bei jemandem, der wirklich sag alas. Mach was du willst. Tauba kannst du machen, wenn du willst. Wenn nicht, mir ist es egal. Das war's. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber einer, der wirklich aufrecht ist, er wird sofort sagen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Die nächste Fatwa von Sheikh Abdurrahman bin Hassan, er sagt, وهنا بلية ينبغي التنبيه عليها. Es gibt, was ist بلية؟ بلاء. بلاء. لا. Was ist بلاء؟ لا لا بلاء بلاء يا شباب. Nein. أيوة eine بلاء eine مصيبة. Es gibt hier eine بلاء sagt der Sheikh رحمه الله تعالى. Man muss auf sie aufmerksam machen. Eine Musiba, eine Katastrophe. ist diese Meinung. Anna akthara nasi dhannu anna intisabuhum ila al-islam wa nutquhum bi shahadatayn asimun ad-dami wal mal. Diese Katastrophe, dieser große Fehler, diese Katastrophe, auf die man die Menschen aufmerksam machen muss, ist, dass die meisten Menschen glauben, dass wenn sie sich dem Islam zuschreiben und wenn sie La ilaha illallah aussprechen, das macht ihren Blut und ihr Vermögen für unantastbar. Die meisten Menschen glauben das so. Wenn er sagt, ich bin ein Muslim oder ich bekenne mich zum Islam, La ilaha illallah, das reicht, dass er ein Muslim ist. Das ist eine Katastrophe. Und Wallahi, der Sheikh sagt hier die Wahrheit, Wallah. Die meisten Menschen glauben das. Wenn wir sagen Menschen, dann meinen wir die sich zum Islam bekennen. Die meisten glauben, er ist Muslim, nur wenn er sich zum Islam bekennt. Und fragen wir uns selbst, wir haben ja alle praktisch den Tawhid, Walillahilhamd, angenommen. Was war, bevor wir begonnen haben, Islam zu praktizieren? Haben wir nicht geglaubt, wir wären Muslime, nur weil wir Eid feiern, nur weil wir Bayram feiern, nur weil wir beschnitten sind? Haben wir geglaubt, wir sind Muslime, nur weil wir aus, was weiß ich, Bosnien oder Türkei oder, keine Ahnung, Ägypten stammen? Haben wir geglaubt, wir sind Muslime? La ilaha illallah sagt jeder von uns, sagte jeder von uns damals, La ilaha illallah? Hat das gereicht, dass du ein Muslim bist? Nein, Wallahi ladim, es hat nicht gereicht. Wer La ilaha illallah nicht versteht und daran nicht mit diesen Worten lebt, nach Regeln von La ilaha illallah, er ist kein Muslim. Und das ist diese große Katastrophe, das große Problem, das in der islamischen Umma jetzt bekannt ist. Jeder bekennt sich zum Islam und er sagt, ich bin ein Muslim. Wenn man guckt auf seine, Allahumustan. Heute lese ich in der Zeitung, in den Nachrichten, irgendeine Frauenbewegung in Mali. Sie sind auch Muslimas, aber sie kämpfen gegen die radikalen Islamisten in Mali. Muslimas, die sind auch Musliminnen, muslimische Frauen, aber sie kämpfen gegen diese, weil sie geben den Frauen keine Rechte. Sie wollen die Scharia praktizieren. Sie sind keine Muslimas. Das sind Kafirat. Und jeder ist Kafir, der sie nicht als Kafirat akzeptiert. Warum? Weil ihr Kufr ist offensichtlich. Das ist nicht irgendein versteckter Kufr, dass du sagst, okay, man kann nicht sagen. Weil sie sagen offen, sie kämpfen gegen Scharia. Subhanallah. Ihr habt es bestimmt gelesen, die Franzosen haben eine Militäreinsatz haben sie jetzt begonnen in Mali. Warum? Warum haben sie das gemacht? Nur weil diese Leute die Scharia ausgerufen haben. Subhanallah, und ich bitte Allah, dass kein Franzose lebend nach Hause kommt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Franzosen zerstören in ihrer Heimat und in den muslimischen Ländern. Möge Allah tabarak wa ta'ala die Franzosen, beginnend von ihrem Präsidenten, über die Armee und über alle, die sie unterstützen, alle, die diese Idee tragen, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichten und erniedrigen in dieser und in der nächsten Welt. In der nächsten Welt. Subhanallah. Was machen die in Mali? Diese perversen, schmutzigen, dreckigen Franzosen. La'anahumullah. Was machen sie in Mali? Was machen sie in Mali? Weil sie glauben, Mali ist in Wirklichkeit immer eine französische Kolonie gewesen. Auch jetzt. Sie sagen, Mali ist ein Beispiel für ein demokratisches Land in Afrika gewesen. Beispiel, ein Mashallah, Demokratie in Mali. Das war, aber in Wirklichkeit, Franzosen sind dorthin gegangen, weil das ihr Land ist. Das ist ihr Territorium. Das ist ihr Territorium. Und jetzt kommen ein paar Muslime und nehmen sich 2/3 des Landes und rufen dort die Scharia auf. Denkt ihr wirklich, denen ist die Leute, wir müssen die Leute dort retten und beschützen. Und überall, wo du liest, eine Gruppierung, die steht Al-Qaida nahe. Wallahi ladim. Al-Qaida. Oder Jamaat al-Tawhid wal-Jihad. Oder Jamaat Salafiyya lil-Qital. Oder Nusra, Jabhat al-Nusra. Oder Taliban. Oder nennt sie wie ihr wollt. Der Name ist hier irrelevant. Ja? Der Name ist wurscht. Der Sinn, das ist das Problem. Ja? Der Sinn, was steht hinter diesem Namen? Das ist das Problem für die Kuffar. Ja? Was steht hinter diesem Namen? Jedes, zum Beispiel die Sufis in Somalia, diese Kuffar, somalischen Kuffar, somalische Mushrikin, wisst ihr, wie sie sich nennen? Ahli Sunnah wal Jama'a. Ja? Aber die Brüder, die nennen sie wie? Khawarij. Die Sufis, extreme Mushrikin, Ubadul Kubur, Anbeter der Gräber und der Toten, die beten Tote an, sie nennen sie Ahli Sunnah wal Jama'a in Somalia. Die Namen in unserer Zeit, nicht Salafis, Salafis. Welche Salafis, was für Salafis? Diese Salafis des Tahuts, den können wir Kenefis nennen, nicht Salafi. Kenef, wisst ihr, was Kenef ist? Wer es nicht weiß, egal, das sollen die türkischen Brüder fragen. Echt? Lala. Kenef. Ja? Wisst ihr nicht? Arabisch, wer kann Arabisch? Kenef, ja, Shabab. Ja? Toilette. Schau. Ayo. Kenef ist am Land, of course. Das ist ein arabisches Wort. Ja? Al-Muhim, Barakallah. Nicht Salaf, sondern Kenef. Ja? Ne? Die Idee von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wir sind, Allah muss dann. Ja? Wir sind wohl. Warum? Warum sind wir denen egal? Warum? Weil wir haben uns angepasst, sowieso, ob wir das wollen oder nicht. Ja? Wir haben es bei Theorie belassen. Ja? Und wir haben auch keine andere Wahl, Allahu alam. Ja? Aber in den muslimischen Ländern, ja, in den muslimischen Ländern, dort müssen sich die Muslime organisieren, um die Kuffar aus ihren Ländern zu vertreiben. Ja? Die Kuffar aus Europa, ja? die Kolonialmächte, Briten und Amerikaner und Franzosen, la'anahumullah, dass sie rausschmeißen und dass sie auch gleich mitnehmen, ja, ihre Munafikin. Ja, ihre Munafikin gleich mitnehmen zu euch nach Europa. Ja, wenn jemand kommt und sagt, ja, und was ist mit euch, Schuschen, was macht ihr in unseren Ländern, in Europa? Ja, wir sind hier was? Nur Gäste und wir machen keine Probleme. Wenn ihr so in muslimische Länder kommt, du kommst, lebst, arbeitest, ja, aber du bist mit Hubschraubern bist du gekommen und mit Panzern bist du gekommen und bewaffnet bist du gekommen. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Was machen Franzosen in Mali? Das ist wallahi ein Wunder. Aber inshallah ta'ala, ja? Krieg ist Krieg. Ja? Und für Krieg sind auch nur Männer in Wirklichkeit. Ja? Für Krieg sind Männer. Und wie Abu Sufyan sagt, Al-Harbu Sijal, Krieg. Glück ist mal auf unserer Seite und einmal auf ihrer Seite. Manchmal gewinnen sie und manchmal gewinnen wir. So ist Krieg. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dass das so ist. Aber die bereit sind, in den Krieg zu ziehen gegen Muslime, egal jetzt ob Irak oder Afghanistan oder Pakistan oder Jemen oder Somal oder jetzt Mali. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Mujahideen in Mali helfen, dass sie inshallah ta'ala das Rückgrat der Kuffar brechen in Stücke, wie es in Allah tabarik wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Kuffar erniedrigen in dieser Dunya und in der nächsten. Ja? Wenn die Muslime verlieren, dann ist nicht Allah subhanahu wa ta'ala schuld. Ja? Das sind auch nicht die Kuffar schuld, sondern die Muslime sind schuld. Allah subhanahu wa ta'ala ist Hakim, Al-Alim, der Weise, der Allwissende. Und er weiß, was zu dir passt. Ja? Oder nicht? Allah subhanahu wa ta'ala la yugayiru Allahu ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah wird nicht den Zustand eines Volkes verändern, bis sie sich selbst nicht ändern. Ja? Und wenn so etwas passiert, Allah ist nicht schuld. Die Muslime sind schuld. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? La hawla wa la quwwata illa billah. Wollen wir inshallah ta'ala weiter? Kommen wir wieder zurück. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi, wenn ich solche Nachrichten lese, nicht nur das, ihr habt sicher auch heute gelesen in den Nachrichten, ein französischer Soldat ist in Somalia getötet worden. Einer. Und 17 Terroristen. Ein Pilot. Wie ist es möglich, dass ein Pilot getötet worden wird? Ist jetzt ein Pilot, geht der Pilot zu Fuß? Allahu Mustan. Keiner will davon sagen, dass Hubschrauber Somal. Irgend so ein französischer Agent wurde entführt. Wie kann man einen Agenten entführen? Man kann einen Touristen entführen, einen Zivilisten entführen, aber einen Agenten? James Bond wurde entführt. Wie soll das gehen? Aber sie erwähnen das so. Sie erwähnen das so. James Bond wurde entführt, damit die Leute glauben, la hawla wa la quwwata illa billah. Ein Agent ist ein Profi, subhanallah, eine Killermaschine. Der ist dort hingegangen, im Zentrum der Terroristen ist hingegangen, er ist ein tapferer Mensch, die haben ihn gefangen und Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und die Franzosen sind natürlich gegangen, um ihren Bruder im Kufr zu helfen. Und dann ist es zu einem Blutbad gekommen. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Diese modernen Franzosen, wieso bleiben sie nicht zu Hause? Mode und was weiß ich, diese ganzen Modemarken und Parfums und was weiß ich, Stockelschuhe und Ledertaschen. Warum bleibt er nicht in Paris? Was macht er in Mogadischu oder was weiß ich, irgendwo in Afrika? Ja, deswegen sage ich, ich bitte Allah, dass kein Franzose lebend nach Hause kommt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichten. Das gleiche gilt auch für Briten und für die Amerikaner. La'anahumullahu ta'ala. حسبنا الله ونعم الوكيل. Aywa. Dann sind wir stehen geblieben. Also, das größte Problem ist, dass viele Leute glauben, wenn sie La ilaha illallah sagen oder wenn sie sich zum Islam bekennen, die sind Muslime. وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُوا بِمَدْلُولِ لَا إِلَهِ اللَّهِ. Auch wenn sie nicht nach La ilaha illallah oder der wahren Bedeutung von La ilaha illallah, wenn sie nicht danach leben und danach handeln. Aywa. مِنْ نَفِي شِرْك وَتَرْكِهِ وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ بِأَنْوَاعِهَا لِلَّهِ تَعَالَى. Ja? Oder dass sie sich vom Schirk lossagen, dass sie ihn verbieten, verlassen und dass jede Art von Ibadah, nur Allah subhanahu wa ta'ala ehrlich gewidmet wird. Jetzt, wenn wir über Ibadah sprechen, letztens ist auch zu mir gekommen, dass jemand, ich weiß nicht, was der Grund dafür war, hat gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen einem Tagut fil Hukm, ein Tagut im Hukm, ein Tagut in der Gesetzgebung. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Tagut in Gesetzgebung und einem Tagut in Ibadah. Welchen Unterschied gibt es? Wer will mir das erklären? Gibt es einen Unterschied zwischen einem Tagut im Hukm, in der Gesetzgebung und einem Tagut in Ibadah? Ayo, wer will noch probieren? Es gibt keinen Unterschied. Tagut im Hukm ist noch schlimmer als der Tagut in Ibadah. Weil der Tagut in Ibadah, zum Beispiel ein Grab oder eine Statue oder ein Götze, ein Sanem oder Wathan, er hat keine Armee, er hat keine Hubschrauber, er hat keine Polizei. Versteht ihr mich? Es ist nur ein Grab, kommst mit einem Bagger und fertig. Weg ist der Tagut. So wie die Muslime in Mali das gemacht haben. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und so wie sie es in Somal machen. Und wie die Brüder in Libyen das machen. Und sie werden es auch in Tschetschenien, inshallah ta'ala, machen. Die größte Moschee, die Kadirov gebaut wird, werden die Muslime eines Tages, inshallah ta'ala, mit dem Boden gleich machen. Ja? Und eine richtige Moschee aufbauen, auf Taqwa. Aufgebaut auf Gotteswichtigkeit, nicht aufgebaut auf Akhida Shirkiya von Kadirov. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Allahu Mustan. Und die Muslime werden das gleiche mit Pyramiden machen. Und die werden das auch mit den Gräbern machen in Ägypten. Alle Gräber werden sie in den Boden gleich machen. Alle Gräber, die Menschen anbeten und besuchen. Und in Pakistan und in Afghanistan und überall dort, wo Tauhid kommt, werden die Gräber draufgehen, inshallah ta'ala. Und da wird UNESCO nichts machen können. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ein Grab? Denkt ihr wirklich, denen ist dieser Grab? Wegen Gräber. Islamisten haben Mausoleen in Mali zerstört. Weltkulturerbe. und die haben gleich Panzer und Hubschrauber mobilisiert, dass sie die Islamisten dort töten wegen diesem. Allahu Mustan! Allahu Mustan! Die wissen ganz genau, dass diese Gräber, die die Menschen besuchen und anbeten, das sind Götzen. Ja? Das sind Götzen. Tawarit. Und der Tagut, Iblis, la'anahullah, ja, befehlt seinen Soldaten, mobilisiert eure Kräfte. Ja? Es hat geheißen, irgendwann im September hätte es einen Militäreinsatz geben sollen in Mali. Ja? Aber sie haben es jetzt gleich gemacht. Der Shaitan kann nicht ruhen. Hat sofort seine Soldaten gerufen, geht's nach Mali, geht's nach Mali. Ja? Und inshallah ta'ala, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, den Allmächtigen, dass sie das Gleiche trifft, was die Muschrikin in Petra getroffen haben. Das Gleiche hat der Shaitan mit den Muschrikin in Mekka gemacht. Ha? Utba ibn Rabia, der Führer der Muschrikin, kommt, stellt sich vor die Muschrikin in Mekka und sagt, wir gehen nicht kämpfen. Immerhin sind das unsere Verwandten, wir gehen nicht kämpfen. Ha? Abu Jahl und die anderen sagen, ja, sie, hast du Angst? Hast du Angst? Komm, versteck dich hier unter meinem Arm, ich versteck dich hier. Ja? Der eine hat zu ihm gesagt, nimm ein bisschen Bukhur, also dieses Oud, dieses Adlerholz oder dieses, wie heißt Weihrauch, ja? Zünde es an und tu dich ein bisschen. Na, früher war das eine Ader für Frauen. Ja? Das haben Frauen benutzt, also dieses Holz, dieses kleine Holzchen. Wie heißt das? Ach, nein, nicht Weihrauch. Das ist so Holz, dieses Sandalwood, Adlerholz, und es gibt auch dieses Weihrauch, dieses Harz, was aus dem Baum rauskommt. Und das zündet man unten an, dann gibt man das rauf und dann dieser Rauch duftet so schön. Das ist sehr teuer, dieses Holz. Gibt es in Mekka, überall in Medina, um Harem herum, kannst du überall kaufen, verwenden diese reichen Schuyuch. Und auch die nicht reich sind, verwenden aber nicht original. Al-Muhim, es war damals üblich, die Frauen haben das unter dem Rock gegeben und haben sich auf diese Art und Weise parfümiert. Ja. Dieser eine Muschik sagt so, Utba ibn Rabia, nimm ein bisschen von diesem Rauch und tu dich ein bisschen einparfümieren. Also in dem Sinne, du bist eine Frau, hast Angst zu kämpfen. Ja. Der Shaitan kommt noch und motzt sie auf. Diese Hamiyya, Jahiliyya. Ja, entfacht das Feuer des Jahls und des Schirks in ihnen. Geht, kämpft gegen Muhammad, gegen die Sahaba, gegen. Ja. In Badr sind sie gekommen, ja, und 70 Tote und 70 Gefangene. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja. Und der Shaitan, als er gesehen hat, ja, als zwei Herrscharen aufeinander losgegangen sind, was sagt er? Inni bari'u minkum. Inni akhafu Allah, ich fürchte Allah, ich sage mich von euch los, und ist verschwunden. Und das gleiche, biznillahi tabarak wa ta'ala, wird auch mit den Franzosen. Die haben noch wen mobilisiert? Kuffar aus Nigeria und aus Senegal. Ja? Kuffar aus Nigeria, und ich sage absichtlich Kuffar. Wenn jemand kommt und sagt, ja, vielleicht sind das Muslime. Es ist unmöglich, dass das Muslime sind. Ja, aber Bruder, es gibt in Nigeria ur viele Muslime. Und in Senegal gibt es so viele Muslime. Es gibt da bei uns eine nigerianische Moschee. Jeder, der unter die Flagge der Franzosen oder der anderen Regierung Malis, der unter ihrer Flagge gegen die Muslime jetzt kämpft in diesem Krieg, ist ein Kafir. Und du hast kein Recht, ihn anders zu nennen. Weil wenn du es tust, dann hast du einen Naqid min Nawaqid Tawhid gemacht. Du hast einen Kafir, einer, der gegen Islam kämpft, du hast den Muslim genannt. Und das ist diese Belia, das ist das große Problem, das wir haben. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Muslime aus, subhanallah. Eine Frage stelle ich euch. Was ist Hukm? Tschetschenien ist ein muslimisches Land. Muslimisches Land. Und dort, soviel ich weiß, gibt es nur Leute, die sich zum Islam bekennen. Es gibt keine Buddhisten oder Christen, vielleicht schon ein bisschen. Al-Muhim. Nehmen wir an, Tschetschener nicht, Christen sind Russen, aber nicht Tschetschener, oder? Ja? Tschetschener gibt es keine Christen, Tschetschener sind nur Muslime. Ja? Nehmen wir an, Tschetschener fliegen jetzt nach Syrien und kämpfen mit Assad gegen Muslime. Was wäre Hukum von diesen Tschetschenen? Ja? Gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten? Nein, weil es gibt keine Meinungsverschiedenheit. Die Sache ist klar und deutlich. Hm? Pakistaner, die mit Amerikanern gegen Afghanen kämpfen. Was ist mit ihnen? Was ist ihr Hukum? Ja? Kufar, Allah. Ohne wenn und aber. Diese Sache. Ja? Was ist mit Bosnien, die jetzt mit Amerikanern im Irak kämpfen? Ja? Um die Muslime unter Kontrolle zu bekommen. Was ist mit diesen Bosniern? Kufar, Wallah, sofort Kufar. Ja? Diese Sache, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, muss klar sein. Und wie gesagt, wir hier, wir sind wurscht. Ja? Wir sind wurscht, wir sind Messakin. Wir haben uns dafür entschieden, Messakin zu sein. Ja? Nigeria und Senegal. Wallah, sie verdienen es nichts anderes, als Sklaven zu sein. Diese Art von Kufar, nur für Baumwolle pflücken. Nichts anderes. Wallah. Ja? Muslime gehen und kämpfen gegen Muslime. Unter der Flagge der Franzosen. Kannst du dir das vorstellen? Ja? Und die gleichen Franzosen haben ihre Länder kolonisiert. Haben sie fertig gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Haben aus ihnen richtige Sklaven gemacht. Ja? Allahu Akbar. Ja? Da kommt jemand und wird rassistische Aussagen. Nein, Wallah, das sind keine rassistischen Aussagen. Ja? Ein Kafir ist ein Kafir, egal ob weiß oder schwarz oder gelb oder was weiß ich, was es noch für Farben gibt. Kafir ist Kafir. La'nahumullah. Munafikin. Senegalische Munafikin und nigerianische Munafikin. La hawla wa la quwwata illa billah. Nächste Fetwa von Sheikh Hamad bin Nasir rahimahullah ta'ala. Er sagt: وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار وظنوا أن من كفر من تلفذ بشهادتين فهو من الخوارج وليس كذلك. أين der Fehler der Muschikin in unserer Zeit? Einer der Fehler der Muschikin in unserer Zeit. Sie glauben, dass derjenige, der Tekfir über denjenigen macht, der La ilaha illallah sagt, das sind Khawarij. Ja? Das stimmt aber nicht. Jetzt kommt einer und sagt La ilaha illallah. Und du sagst, du bist trotzdem ein Kafir. Ja? Die sagen, das sind Khawarij, die so etwas sagen. Okay, was ist mit jemandem, der Schirk macht und La ilaha illallah sagt? Jemand sagt La ilaha illallah, aber in seinen Gebeten ruft er den toten Sheikh Fulani oder Sheikh Alani oder was weiß ich wen. Ja? Nützt ihm dieses La ilaha illallah irgendwas? Ja? Und dann kommen wir wieder zu den Tawagit. Ja? Einer sagt La ilaha illallah und betet, aber er regiert nicht mit Scharia. Er bekämpft sogar die Scharia, subhanallah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Die, die nicht nach dem richten, was Allah offenbart hat, das sind Kafirun. Ja? Er sagt aber La ilaha illallah. Wir sagen, du bist ein Kafir. Die sagen, ihr seid Khawarij. Weil der La ilaha illallah sagt und du sagst über den Tekfir, das sind Khawarij. Das ist einer der großen Fehler der Muschrikin in unserer Zeit. Sie sagen, Khawarij ist der Khawarij sind die sagen, Tekfir über den, der La ilaha illallah ausspricht. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa laysa kadhalik. Das stimmt aber nicht. Bel at-talaffuz bi-shahadatayn la yakunu mani'an min at-takfir illa liman 'arafa ma'naha wa amala bi-muqtadaha wa akhlasa al-ibadata lillah wa lam yushrik bihi siwa fa hadha tanfa'uhu ash-shahadatan. Was sagt er? Rahimahullah ta'ala. Das stimmt aber nicht. Derjenige, der die Shahada ausspricht, ja? Wenn man die Shahada ausspricht, was ist Shahada? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Das Aussprechen von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ist kein Schutz vor dem Takfir, außer für denjenigen, der weiß, was La ilaha illallah bedeutet, er kennt die Bedeutung von La ilaha illallah und er handelt nach La ilaha illallah wa akhlasa al-ibadata lillah und die Ibada widmet er nur einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yushrik bihi sawa und er tut ihm keinen Partner beigesellen in der Ibada. Ha? فهذا تنفعه الشهادتان. So einem nützt Shahadatan. Shahada, zwei Shahada ist Shahadatan, Zweizahl. Es gibt in der Arabischen Einzahl, Zweizahl und Mehrzahl. Dual. Dual. Al-Muhim. Shahada, Shahadatan. Zwei Shahadat. Welche zwei Shahadat sind das? Ashhadu wa ashhadu. Die erste ist Ashhadu, la ilaha illallah wa ashhadu. Ich bezeuge, das ist die erste Shahada. Und ich bezeuge auch, anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Wer la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sagt, und er weiß, was das bedeutet, die wahre Bedeutung, und er lebt und handelt danach und sich von dem Schirk reinigt, in dem Sinne, dass er keine Ibadah, keine Art von Ibadah irgendwem anderen widmet, außer Allah, so einem nützt la ilaha illallah. Und über so einen darfst du auf keinen Fall Takfir machen, weil wenn du das tust, wirst du eine gewaltige Sünde begehen. Aber derjenige, der la ilaha illallah sagt, aber in Wirklichkeit auf la ilaha illallah pfeift, über so einen wirst du Takfir machen, inshallah ta'ala. Sollen die Leute über dich sagen, du bist Khariji, und du bist Takfiri, du bist Extremist, und du bist, was auch immer sie sagen, la hawla wa la quwwata illa billah. Nein. Die nächste Fatwa, man qala la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, wa huwa muqimun ala shirki. يدعو الموتى ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم derjenige der لا إله إلا الله sagt محمد رسول الله aber zur selben Zeit sagt لا إله إلا الله محمد رسول الله aber zur selben Zeit macht Schirk ruft die Toten in seiner Dua. وَيَسْأَلُهُمْ قَدَاءُ الْحَاجَاتِ und er bittet sie, dass sie einige seiner Probleme lösen. وَتَفْرِجِ الْكُرُوبَاتِ und dass sie von ihm einige also يَدْعُوهُمْ لِقَدَاءِ الْحَاجَاتِ bedeutet, dass sie irgendwas für ihn erledigen. Oder dass sie irgendein Problem von ihm lösen. فَهَذَا كَافِرُ الْمُشْرِكِ so einer ist Kafir und Mushrik. Sein Blut und Vermögen sind halal. Auch wenn er la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt und auch wenn er betet und fastet und wenn er selbst glaubt, er wäre Muslim. Ist keiner. Klingt ziemlich hart in Ohren von den Murji'a und von den Jahmiyyah und von den Mushrikin. Aber Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dass diese Fatawa von diesen Leuten, von diesen Shuyukh, Rahimahumullah Ta'ala, die seit hunderten von Jahren tot sind, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wird immer Tabarak wa Ta'ala, er wird immer den Tawhid unterstützen. Und er wird immer denjenigen unterstützen, der sich bereit erklärt, den Tawhid zu tragen. Und die Flagge des Tawhids zu tragen. Wenn ich sage, Flagge des Tawhids tragen, dann meine ich die, die es tragen können. Die Muslime in Libyen, inshallah ta'ala, können die Flagge des Tawhids tragen. Ich rede nicht von der Regierung, la'anahumullah, sondern von den anderen Brüdern. Die Muslime in Mali, in Azawad, sie können die Flagge des Tawhids tragen. Weil sie sind bewaffnet. Und sie sollen das auch machen. Sie müssen das machen, sie haben keine andere Wahl. Die Muslime in Irak, es gibt unter ihnen Gruppierungen, sie tragen die Flagge des Tawhids und das ist auch ihre Pflicht. In Somal, in Afghanistan, in Syrien jetzt, in Jemen. Es gibt Gegenden, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aber dort, wo du keine Kraft hast, diese Flagge zu tragen, du musst sie auch nicht tragen und du sollst sie auch nicht tragen. Weil sie wird beschmutzt und du bist schuld dafür. Deswegen konzentriere dich auf das. Wallahi. Wie wie sagt man das, ein arabischer Spruch lautet, es ist besser, Löwe zu sein und du bist allein, als du bist Emir von tausenden, wie heißen diese Strauße? Du bist Emir von einer Armee von Straußen. Das nützt dir, es ist besser, du bist alleine, aber du bist ein Löwe. Als dass du eine Armee hinter dir hast, alles Hasen. Verstehst du mich, Barakallahu? Und ein Löwe kann man nur mit Tawhid werden. Wallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu seinen Löwen machen. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Sheikh Abd al-Rahman bin Hassan sagt, inna tahlil. Tahlil hier ist mit, nicht mit ha, ha, sondern h, h. Inna tahlil. Was bedeutet tahlil? Nicht tah, h. Was bedeutet der Tahlil? Ja? Tahlil ist La ilaha illallah. Ja? Und Tahlil von Halal. Ja? Tahlil ist die. Okay, was ist das Tasbih? Subhanallah. Und Tahmid? Alhamdulillah. Und was ist Takbir? Allahu Akbar. Tahlil ist La ilaha illallah. Ja? In der Tahlil, also das, die Aussage La ilaha illallah, idha sadara min al-mushrik, hala istimrarihi ala shirki, gairu mu'tabar. Die Aussage La ilaha illallah. Von einem, ein Mushrik sagt La ilaha illallah. Und zur gleichen Zeit macht er Schirk. Er begeht Schirk, er macht Schirk, er handelt danach. Gairu mu'tabar, ist ungültig. Fa wujuduhu ka'adamihi. Ja, dass er La ilaha illallah ausgesprochen hat, ist wie, als hätte er es überhaupt nicht ausgesprochen. Ist ungültig. Ein Muschrik, nimmst du hier irgendeinen Derwisch, ja, einen Naqshbandi oder irgendeinen anderen Muschrik, ja, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dieses La ilaha illallah kannst du mit einer Null multiplizieren. Ist nichts. Nichts wert. Warum? Nicht wegen dem Namen. Er kann sich nennen, wie er möchte. Ja? Er kann sich nennen, keine Ahnung, Panasonic Jama. Ja? Der Sinn ist in seinem Schirk, dass er Tote anbetet und Tote ruft in seinen Gebeten. Er ruft Tote in Sachen, die nur Allah ihm geben kann, der Barak wa Ta'ala. Wer so etwas macht, ist selber schuld. Hasbun Allahu wa ni'mal wakeel. Und jetzt, wallahi, ich sage lieber nichts. فَوُجُرُهُ كَأَدَمِهِ وَإِنَّمَا يَنْفَوْ إِذَا قَالَ إِذَا قَالَهُ عَالِمًا بِمَعْنَاهَا مُلْتَزِمًا لِمُقْتَدَاهَا. Aber wenn er sagt, wenn er, dieser Muschrik, dieser ein Muschrik, wie die zum Beispiel die arabischen Muschrikin damals in Mekka waren, er kommt und sagt, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Er weiß, was das bedeutet. Und er beginnt sofort nach La ilaha illallah zu handeln. Dieses La ilaha illallah tut er sofort aus, wenn er sagt, Allah, meine alte Religion ist Schirk und ich sage mich von ihr los. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und ich sage mich von den Muschrikin los. Und ich bin überzeugt, dass diese Religion die Religion des Jahannams ist. Und sie führt in den Jahannam. Und jeder, der so etwas macht, ist ein Muschrik. Das bedeutet, er versteht La ilaha illallah und er hat es sofort in die Tat umgesetzt. Allah, Allah ist der einzige Gott. Der einzig anbetungswürdige, subhanahu wa ta'ala, der einzige Herrscher. Und so weiter und so weiter. Er tut den Tawhid in Tat umsetzen. So einem nützt so einem La ilaha illallah? Natürlich. So einem nützen La ilaha illallah und sofort mit der Aussage La ilaha illallah. Nur die Aussage selbst bei jemandem, der das versteht und es auch so meint, die Aussage ist sofort ein Mu'min geworden. Durch die Aussage sofort ist er Mu'min geworden. Bis gestern hat er angebetet, Tote hat angebetet, hat irgendwelche Rituale gemacht, ein Hühnchen geschlachtet für den Heiligen Geist oder für einen Dämon, damit er uns nicht kaputt macht. Oder und so weiter und so weiter. Was die Muschikin halt machen. Ja? Er hat den Buddha selbst mit seinen eigenen Händen geschminkt. Ja? Habt ihr gesehen, wie die Muschikin Buddha baden? Wallah! Diese Statue in Indien, er nimmt so einen Kübel und Schaum gibt da rein und alles ist Schaum, mashallah. Wie Auto, als ob er Auto putzen würde. Er wäscht seinen Gott mit Waschmittel. Und dann nimmt er Schminke und macht Mund rot und Augen blau und dann nehmen sie Blumen und Essen und bringen dort rundherum und so weiter. All das hat er gemacht bis gestern. Aber heute ist er gekommen und hat gesagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Er weiß genau, was das bedeutet. Und er tut es sofort in Tat umsetzen. So einer ist sofort Mu'min geworden. Und all der Schirk und Kufr und all dieser Fisk, all das, was er gemacht hat, verwandelt sich in gute Taten. Halas, er ist jetzt, mashallah, tabarakallah. Aber einer, er hat 30 Mal Hajj gemacht. Er hat 30 Ramadane jedes Jahr hintereinander gebetet. Hat, mashallah, Zikar gezahlt. Aber er weiß nicht, was La ilaha illallah bedeutet. In der Zwischenzeit tut er auch Schirk begehen. So einer ist Muschrik. Alle seine Taten sind nichts wert. Null wert. Seht ihr, wie präzise das ist, inshallah, im Islam? Aber die Leute in unserer Zeit, jeder darf über Islam sprechen, jeder darf. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Und nicht nur das. Wisst ihr, derjenige, der über Tauhid spricht, jemand, der ein Da'ia oder ein Sheikh oder ein Alim, der sich bereit erklärt, über Tauhid zu sprechen und zum Tauhid zu rufen, um gegen Schirk zu kämpfen, wisst ihr, wer seine größten Feinde sind? Die sich zum Islam bekennen. Die bösen Ulema. Die Ulema des Schirks und ihre Untertanen. Ratten, nein. Die sind die größten Feinde von solchen Leuten, subhanallah. Ja? Christa, habe ich vergessen. Ah, ja. Christa. Okay, diese Fetwa haben wir erwähnt. Alhamdulillahi Rabbil Amin. Inshallah, es gibt noch drei Fetwa, die muss ich unbedingt lesen. Ja, ich werde sie inshallah lesen und direkt übersetzen. Wir werden keinen Kommentar dazu geben, inshallah. Und ihr werdet es verstehen mit Allah, subhanahu wa ta'ala. Aywa. Sheikh Abdullah und Ibrahim, die Söhne von Abdulatif, von Sheikh Abdulatif, rahimahullah ta'ala, und Suleiman ibn Suhman, sagen, diese Schuhe sagen, فَمَنْ خَالَفَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلِ مِنَ التَّوْهِيدِ وَالنَّفَاهُ وَأَبْتَلَهُ فَهُوَ كَافِرٌ ضَالٌ. Derjenige, der das Gegenteil macht von dem, womit die Propheten s.a.w. gekommen sind, er widersetzt sich dem, womit die Propheten gekommen sind vom Tauhid. Alle Propheten kamen mit Tauhid, dass nur ein Gott, der Baraka wa ta'ala, angebetet wird. Wer sich denen widersetzt, وَنَفَاهُ und das leugnet, وَأَبْتَلَهُ und es zerstört, فهو كافر ضال سو انا يسن ايره gegangen der kafir وان قال لا اله الا الله وزعم انه مسلم او لا اله الا الله sagt und glaubt er wäre ein muslim لان ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمه التوحيد weil das was er macht vom shirk das gegenteil vom tauhid das was er tut diesen shirk den er tut damit hat er das was er ausgesprochen hat bereits zerstört hat es zerstört diese Kalimat al-Tawhid, diese Worte des Tawhids. فَلَا يَنْفَوْهُ التَّلَفُذْ بِقَوْلِ لَا إِلَهِ اللَّهِ. Deswegen seine Aussage, La ilaha illallah, ist nutzlos. لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ بِمَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَلَمْ يَعْتَقِدْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ. Warum? Weil er hat das ausgesprochen. Er hat eine Sache ausgesprochen, nach der er nicht handelt. وَلَمْ يَعْتَقِدْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ. Und er ist nicht, er glaubt nicht. Er glaubt nicht an die Bedeutung von La ilaha illallah. Ja? Er glaubt nicht an die Bedeutung von La ilaha illallah. Wenn du La ilaha illallah sagst, diese La ilaha illallah hat eine Bedeutung, einen Sinn. Welcher Sinn ist La ilaha illallah? Was, La ilaha illallah, was hat das für einen Sinn? Wer will mir das sagen? Ja? La ilaha illallah, was hat der Sinn von La ilaha illallah ist, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden darf. Es gibt keinen anderen, der angebetet werden kann. Niemand, nur Allah kann man anbeten. Ha? Mit Dua oder Tawakkul oder irgendeine andere Art von Ibadah, die Allah subhanahu wa ta'ala in seinem heiligen Buch erwähnt. Ha? Das bedeutet La ilaha illallah. Wer diese Aqidah nicht hat, ha? Über La ilaha illallah, sein La ilaha illallah ist nutzlos. Jemand kommt und sagt La ilaha illallah, aber da macht er Kufriyat und Shirkiyat und was weiß ich was. Er ist kein Muslim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dass Allah subhanahu wa ta'ala das so leicht gemacht hat. Deswegen bitte ich subhanahu wa ta'ala, dass wir diese Ni'ma Gottes tabaraka ta'ala ausnutzen, dass uns das nicht einfach so entgeht und wir stehen wie Verlierer da. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam, sagt Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, ihr kennt, wer ist, ihr wisst, wer Muhammad ibn Ibrahim ist, rahimahullah ta'ala, der Mufti von, der Mufti von Saudi-Arabien. Er war Mufti, dann bin Baz und dann jetzt dieser blinde Typ. Aywa. Blind in Augen und blind im Herz. Beides blind. Aywa. Schu? Abdulaziz Ali Sheikh. Mufti von König. Mufti. Er hat gesagt, die Demokratie war in Ägypten oder in Europa ein gutes Beispiel für was wählen. Das ist ein gutes Beispiel. المهم محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى الزاك فان كثير من الناس ينتسبون الى الاسلام وينتخون بشهادتين ويؤدون اركان الاسلام الظاهره ولا يكتفي بذلك في الحكم باسلامهم. Das klingt jetzt ganz brutal für einige Leute. Das wird jetzt ganz brutal klingen für die Salafis, die sagen, Mohammed ibn Rahim ist unser Sheikh. Er war Sheikh von Bin Baz und er war Sheikh von den großen Ulema. Er war Sheikh von Sheikh Uthaymin und er war Sheikh von Sheikh Jibril und er war Sheikh von was weiß ich. Mohammed ibn Ibrahim. Ein großer Sheikh. Ali Sheikh, er war auch Ali Sheikh. Also Ali Sheikh, wenn du hinten siehst, Ali Sheikh aus der Familie von Mohammed ibn Abdul Wahhab. Was bedeutet das? Diese ziemlich heftig. Er sagt, verinner kathir min an-nas. Viele Leute, ihr intersibuna ila al-Islam. Viele Leute tun sich dem Islam zuschreiben. Tun sich dem Islam zum Islam bekennen. وَيَنْتِكُونَ بِشَهَادَتَيْنِ Und sie sagen auch Shahadatayn, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. وَيُؤَدُّونَ أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَ Und sie machen auch die äußerlichen Erkanen des Islam. Das Gebet und sie fasten im Ramadan und zahlen Zakat und machen Hajj. وَلَا يَكْتَفِي بِذَلِكَ فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِمْ Aber das ist noch immer nicht genug, damit man sagen kann, sie sind Muslime. Das reicht nicht, dass man sagen kann, sie sind Muslime. وَلَا تَهِلُّ ذَكَاتُهُمْ Und das Fleisch, was sie schlachten, ist auch nicht halal. لِشِرْكِهِمْ بِاللَّهِ فِي الْعِبَادَةِ Weil sie Schirk begehen in Ibadah. Jemand kommt und sagt, La ilaha illallah, und er sagt, ich bin Muslim. La ilaha illallah. Und er betet und fastet und macht Hajj und zahlt Zakat. Aber er begeht Schirk. Dieser Schirk, kleiner Schirk, macht alles. Das ist aber keine kleine Schirk. Schirkul Akbar. Es gibt keine größere Sünde als dieser kleine Schirk, dass du jemanden Allah subhanahu wa ta'ala gleichstellst. Hat alles zerstört. Bidu'ai al-Anbiya'i was-Salihin. Wie machen sie den Schirk? Wie haben sie Allah subhanahu wa ta'ala Schirk gemacht? Bidu'ai al-Anbiya'i was-Salihin. Weil sie Dua gemacht haben zu wem? Zum Propheten? Zu den Propheten und zu den guten Menschen, die früher gestorben sind. Sie haben sie gerufen in ihren Gebeten. O du Prophet, ja Rasulullah, ja Muhammad, kannst du uns helfen? Ja Muhammad, kannst du das für uns tun? A'udhu billah. Oder dass sie irgendeinen anderen Propheten rufen oder irgendeinen Toten. Sie haben damit alles zerstört. وَالْإِسْتِغَاثَةُ بِهِمْ Und sie rufen sie um Hilfe. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الرِّدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ Und auch andere Gründe der Ridda, der Abtrünnigkeit vom Islam. وَهَذَا تَفْرِيقُ بَيْنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالْأَذِلَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا Und dieser Tafriq, dieser Unterschied, den man machen muss, zwischen jemandem, der La ilaha illallah sagt und betet und fastet und Hajj macht, aber nebenbei auch Schirk macht, und derjenige, der sich vom Schirk gereinigt hat und losgesagt hat, dieser Unterschied von Mushrikin, man nennt sie Mushrikin, auch wenn sie La ilaha illallah sagen und beten, und die anderen nennt man Muwahidin, Muslimin, dieser Unterschied, dafür stehen die Beweise im Koran und in der Sunna und in der Konsens der islamischen Umma. Die Imame der islamischen Umma, die Imame, Imame ist Mehrzahl von Imam. Die Imame. Imame der islamischen Umma. Das reimt sich. Ich habe es versucht, dass es sich auf Deutsch auch reimt, aber. Al-Muhim. Khairin inshallah. Die letzte Fetwa von Sheikh al-Islam Ahmed ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Rahimahullah Ta'ala sagt, Tawatarat al-Ahadith, die Hadithe vom Propheten Salome, sind Mutawatir. Das sind für die, die sagen, Mutawatir nimmt man, also in Aqida nimmt man nur Hadithe, die Mutawatir sind, und in Ahkam nimmt man, Ahad nimmt man nur in Ahkam und in Aqida nimmt man sie nicht. Sagen wir, diese Hadithe sind Mutawatir. Schauen wir, was ihr darüber sagt. Da können Sie nicht sagen, diese Hadithe sind Mutawatir, sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. بِأَنَّهُ يَحْرُمْ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهِ لَلَّهِ Dass derjenige, der La ilaha illallah sagt, dieser Mann, derjenige, der La ilaha illallah ausspricht, er ist haram für das Feuer des Jahannams. Was bedeutet haram für das Feuer des Jahannams? Wer La ilaha illallah sagt, Feuer des Jahannams wird ihn nicht berühren, nicht brennen. Ja. أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن جاءت مقيدة بالإخلاص aber sie ist مقيدة sie ist was nein مقيدة قيود قيد bedeutet präzise erklärt präzisiert wer لا إله إلا الله sagt ist vom Feuer befreit von Jahannam Feuer befreit Wer La ilaha illallah sagt, Muhammad Rasulullah, aber sie ist präzise erwähnt in anderen Hadithen. Nur einfach La ilaha illallah sagen, nein. Muqayyada mit was? Mit Ikhlas, mit Aufrichtigkeit, mit Ehrlichkeit, dass man sie sagt. Wal yaqin und Überzeugung. Wal maut alayha und dass man auf La ilaha illallah stirbt. Du sagst La ilaha illallah, dann machst du Schirk und dann stirbst du. Was glaubst du, wird Yawm al-Qiyamah mit dir passieren? Wird Allah subhanahu wa ta'ala mit dir richten nach La ilaha illallah, dass du danach mit Schirk zerstört hast? Nein, du hast Hukm von Schirk. Yawm al-Qiyamah. Du hast La ilaha illallah gesagt, dann hast du Schirk gemacht. Womit wirst du gerufen, Yawm al-Qiyamah? Mit La ilaha illallah oder mit Schirk? Mit Schirk. Einer der Voraussetzungen ist, wer mit La ilaha illallah stirbt, wer La ilaha illallah sagt und auf La ilaha illallah stirbt, so einen wird Jahannam nicht berühren. Aber wer La ilaha illallah sagt, es dann mit Kufr und Schirk zerstört, so einer hat keinen Nutzen von diesem La ilaha illallah. Wa kulluha muqayyada bil quyudi thiqal. Und jeder dieser Hadithe, die erwähnt worden sind, sind präzise erklärt mit schweren Quyud, Qayd sind Fesseln. Mit schweren Fesseln, präzise erklärt. Nicht, dass du sagst, wer La ilaha illallah sagt, der ist ein Muslim. Kamen nicht Kuffar in unsere Moschee und wir haben sie gefilmt mit Kamera. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Und dann siehst du ihn nie wieder. Du gehst wahrscheinlich sonntags wieder in die Kirche. Hast dich anders überlegt. Denkst du wirklich, dieser La ilaha illallah wird in Yawm al-Qiyamah was nützen? Wer wirklich so denkt, der ist selber ein Kafir. Allahu musta'an. Aywa. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص. Und die meisten, die La ilaha illallah sagen, sie wissen überhaupt nicht, was ist Ikhlas. Aber wir haben gesagt, wie der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt, من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي. Wer La ilaha illallah sagt, mit Ikhlas, Ikhlas aus seinem Herzen. So einem nützt La ilaha illallah. So einer wird in Jannah kommen. So einer ist von Jahannam befreit. Was sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah? وأكثر من يقولها يعني أكثر من يقول لا إله إلا الله لا يعرف الإخلاص. Die meisten, die لا إله إلا الله sagen, sie wissen nicht, was ist إخلاص. Was nützt ihm denn لا إله إلا الله, wenn er إخلاص nicht kennt? Nichts. أيوة. ولا اليقين. Und sie wissen noch nicht, was ist يقين. Was nützt ihm لا إله إلا الله, wenn er es nicht mit يقين sagt? مستيقنا قلبه, sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم. Sein Herz ist überzeugt, dass es keine Gottheit gibt, anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah Tebareke. Und die meisten Taten, äußerliche guten Taten, die sie machen, die meisten guten Taten, die sie äußerlich machen, innama huwa taqlidu wa iqtida'u bi amthalihim. Das ist nur das blinde Befolgen. Leute, die genauso sind wie sie. Wa hum akrabu an-nasi min qawli Allah ta'ala hakiyan 'ala al-mushrikin. Und sie sind die nächsten. Menschen an diese Mushrikin, über die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala athalihi muqtadun. Wir haben unsere Vorväter auf Umma. Umma, Ibn Kathir sagt, dieses Wort Umma in dieser Ayah bedeutet Din. Ja? Inna wajadna aba'ana ala umma, ey wajadnahum ala Din, ala Dinin mu'ayyin, ala ibadati al-awthan, wa shirk, wa ibadati al-kubur, wa ila ghayri dhalik. Ja, wir haben unsere Vorväter auf diese Religion gefunden. Und wir werden ihren Fußstapfen folgen. Athar, also diese Fußstapfen oder diese Spuren. Wir werden ihren Spuren folgen. Ja, das sind die meisten, leider, die meisten, die sich zum Islam heute bekennen. Egal welcher Reisepass er hat, egal welche Hautfarbe er hat, die meisten, die sich heute zum Islam bekennen, sind leider von dieser Sorte. Sie haben ihren Mist gelernt von ihren Urvätern und denen folgen sie und an dem halten sie. Du kannst kommen mit was du willst. Mit Koran und mit Sunna und mit Hadithen und mit Kitab und Tawhid. Du kannst kommen mit Durus und Ulema und... Nein, wir gehen diesen Weg. Allah, das war's. Ja? Und dann, wenn du sagst, Allah, wenn die Schirkmann, das sind Muschrikin, die werden alle gleich aufstehen. Ja? Diese Muschrikin mit ihren Brüdern, den Juden und den Christen, ja? Und den Säkularisten und den Kommunisten und den, was weiß ich was, mit ihren Brüdern werden sie gleich aufstehen. Und dann werden sie dich zerfleischen, wie Hyänen. Wallah. Ja? Mubarak Husni wird dich in Gefängnis einsperren. Oder wird dich ausliefern an die Amerikaner, sie sperren dich ein. Ja? Karzai wird es kaum erwarten, dass du kommst, dass ihr zusammen ein Tahaluf bildet. Tahaluf, also eine Union. Ja? Die christlich Murtadin-Union. Ja? Die Union der Christen und der Murtadin im Kampf gegen Muslime. Aywa. Subhanallah, immer das Gleiche. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.